الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Im Namen Allahs, aller Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns im edlen Koran die Geschichten der Völker, die vor uns gelebt haben, damit wir davon profitieren und daraus Lehren ziehen. Das sind Geschichten, die erzählt werden für Menschen, die sich ermahnen lassen wollen und für Menschen, die Verstand haben und Menschen, die ein gesundes Gemüt besitzen. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns, wie er umgeht mit denjenigen, die sich seinem Befehl widersetzen und sich ihren Propheten gegenüber unrechtmäßig verhalten haben. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns, was er mit dem Volk von Noah gemacht hat und mit dem Volk von Ad, zu dem der Prophet Hud entsandt worden ist, und mit dem Volk von Thamud, zu dem der Prophet Salih entsandt worden ist, und mit dem Volk von Lut, zu dem der Prophet Lut selbst alayhi salatu wasalam entsandt worden ist, und mit dem Volk von Madian, zu denen der Prophet Shu'aib sallallahu alayhi wasalam entsandt worden ist. Aber all diese Geschichten haben eine wesentliche Gemeinsamkeit. Die wesentliche Gemeinsamkeit ist, dass sie alle sich ihrem Herrn widersetzt haben, sie alle das Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala außer Acht gelassen haben, das Gesetz des Allweisen. Wie viele Beispiele braucht die Menschheit, um sich ermahnen zu lassen aus den Geschichten der Menschen, die vorhin gelebt haben? Wie viele Geschichten braucht der Mensch in der heutigen Zeit, die er mit eigenen Augen sehen kann, damit er zurückschreckt vor den üblen Taten, die er begeht? Das, was heutzutage in den letzten paar Tagen geschehen ist in den Philippinen, dieser Taifun, der sie getroffen hat, darin sind wahrlich, liebe Geschwister, Zeichen, Beweise und Warnungen vom allerbarmenden, allbarmherzigen. Und ich sage absichtlich der Allerbarme, der Barmherzige, weil diese Sache ist von einer Hinsicht her eine Strafe, zweifellos, aber von der anderen Hinsicht eine Barmherzigkeit für die Zurückgebliebenen, eine Barmherzigkeit für diejenigen, die sich ermahnen lassen. Allah sagt sinngemäß, auf dass sie gottesfürchtig werden mögen, auf dass sie sich ermahnen lassen mögen, auf dass sie sich ihrem Herrn zuwenden, sinngemäß, auf dass sie sich ermahnen lassen. Aber die Menschen, sie weichen ab, vom Weg ihres Herrn subhanahu wa ta'ala. Und die Herzen, Gott bewahre, sind oft blind und die Augen sowieso. So sehen sie nicht das, was sie wirklich sehen sollten. Als das Volk von Hud alayhi salatu wassalam, das Volk Ad, als zu ihnen die Wolken kamen, die Wolken, die die Strafe herbeigebracht haben, haben sie gesagt, das sind Wolken, die uns Regen bringen für unsere Felder und das ist ein Segen. Und sie haben nicht erkannt, dass das die angedrohte Strafe war ihres Propheten Hud sallallahu alaihi wasallam. Das ist, wenn man die Dinge nicht sieht, wie man sie sehen muss. Das ist, wenn das Herz blind ist. Und heutzutage auch, was wir erleben, ist, dass die Menschen, natürlich besonders die ungläubigen Menschen, Alhamdulillah unter den Muslimen, sie verstehen diese Sachen, aber sie schreiben diese sogenannten Naturkatastrophen, schreiben sie der Natur zu. Und sie sagen zum Beispiel, das ist aufgrund der tektonischen Plattenbewegung entstanden. Und dann gab es zwei Platten, die zusammengestoßen sind. Und dadurch ist ein Erdbeben entstanden. Und so weiter und so fort. Und subhanallah, wenn man ihnen zuhört, dann kommt es mir so vor, als würde man Dominosteine betrachten und nur in der Mitte, ab der Mitte ablesen. Yani stell dir vor, du hast Dominosteine, 100 Stück an der Zahl. Und du stoßt den ersten Dominostein an. Dann dieser erste Stein stoßt den zweiten, der zweite den dritten und so weiter bis zum 100. Und die heutigen Ungläubigen, was machen sie? Sie schauen ab dem 50. Ab dem 50. schauen sie, eigentlich nicht ab dem 50., ab dem 45. schauen sie, und dann, also von 50 meine ich, ab dem 45. schauen sie, was ist passiert. Sagen sie, ja, der Grund, warum dieses Erdbeben passiert ist, ist, weil der 45. Stein den 46. angestoßen hat und der 46. den 47. bis zum 50. Das ist ihre Erklärung. Die Leute sagen alle, Masha'Allah, das ist jetzt alles geklärt. Und sie vergessen die ersten 45 Steine und sie vergessen, wer das Ganze in Gang gebracht hat. Aisha radiallahu ta'ala anha überliefert uns, liebe Geschwister, eine Überlieferung als Antwort für jeden Menschen, der fragt und sagt, ja subhanallah, sind aber nicht dort unter diesen Menschen auch Muslime, sind unter den Menschen nicht auch Kinder und unschuldige Menschen, die keine Sünde begangen haben? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es wird eines Tages eine Armee die Kaaba angreifen wollen. Das heißt, sie gehen auf die Kaaba zu. Sobald sie sich auf einem großen freien Feld befinden, das heißt wie eine Wüste, wird die gesamte Armee, die ganze gesamte Kompanie, der erste von ihnen und bis zum letzten von ihnen, sie alle werden im Erdboden versunken werden. Sie sagten, O Gesandter Allahs, Aisha sagte, O Gesandter Allahs, wie kann es sein, dass der erste von ihnen und der letzte von ihnen, alle von ihnen im Erdboden versunken werden, obwohl unter ihnen doch Leute sind, die nur Handel treiben wollten. Ja, manche haben sich gedacht, wenn wir schon nach Mekka gehen und die Kaaba wird eingenommen, ist kein Problem, ich bin aber Händler, ich nehme meine Ware mit und wenn ich dort bin und die Sache ist vorbei, dann ich verkaufe meine Ware dort. Das heißt, er hat gar nicht vorgehabt, ein Übel zu machen. Und als sie sagte, es gibt andere Leute, die gehören gar nicht zu ihnen. Das heißt, sie sind vielleicht gezwungen worden oder ähnliches. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es wird so sein, dass der erste von ihnen bis zum letzten von ihnen im Erdboden versunken wird und hiernach werden sie alle gemäß ihren Absichten aufstehen. Hiernach werden sie alle gemäß ihren Absichten zum Leben auferweckt werden. Sterben musst du sowieso. Jeder Mensch wird sterben. Ob du stirbst durch Ersticken oder durch Ertrinken oder durch Erschießen oder ob du stirbst, weil dein Herz aufhört zu schlagen, im Endeffekt, du bist gestorben und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala wird dich danach, und das ist das Entscheidende, danach auferwecken, gemäß deiner Absicht, die du gehabt hast. In einer anderen Überlieferung sagten sie, die Sahaba, O Gesandter Allahs, auf dem Weg, yani wenn die Menschen einen Weg laufen, kann sein, manche kommen dazu, obwohl sie gar nicht zu ihnen gehören. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, jawohl, unter ihnen gibt es manche, die sehr wohl wissen, warum sie mitgelaufen sind. Unter ihnen gibt es manche, die gezwungen sind. Unter ihnen gibt es den Sohn des Weges. Zum Beispiel jemand unterwegs, verloren gegangen und die Armee kommt und nimmt ihn auf, weil er gestrandet ist in der Wüste. Dann sagt der Prophet, sie alle werden gleichzeitig vernichtet werden, aber sie werden unterschiedlich auferweckt werden, jeder von ihnen entsprechend seiner Absicht, die er gehabt hat. Und in einer anderen Überlieferung sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam sinngemäß, wenn Allah azza wa jall seine Strafe auf diejenigen herabsendet, an denen er sich rächen will, oder an diejenigen, die er bestrafen will, auch wenn es unter ihnen rechtschaffene Menschen gibt, werden sie ebenfalls davon getroffen. Und hiernach werden sie gemäß ihren Absichten und ihren Taten zum Leben auferweckt werden. Lieber Bruder, liebe Schwester, Allah sagt im Koran, Allah wird nicht nach dem gefragt werden, was er tut. Sie aber werden danach gefragt werden. Allah wird nicht gefragt werden, warum hat er so oder so gemacht. Niemand wird Allah zur Rechenschaft ziehen. Aber sie, die Menschen und die Djinn, sie werden zur Rechenschaft gezogen werden. Allah sagte subhanahu wa ta'ala sinngemäß, sodass er dir zeigt, dass er niemandem Unrecht tut. Wenn sie doch nur, als unsere Gewalt über sie kam, unterwürfig gefleht hätten, aber ihre Herzen verhärteten sich und der Satan schmückte ihnen aus, was sie zu tun pflegten. Das heißt, nicht einmal als sie sahen, was kam, haben sie sich ihrem Herrn zugewandt. Und wie gesagt, manche Leute, Gott bewahre, und das hat man gesehen, gerade bei dem, was in Japan passiert ist, vor ungefähr 2 Jahren. Was haben sie gemacht, als diese riesigen Fluten auf sie zugekommen sind, wo sie nicht wussten, ob sie selbst gerettet werden? Was haben sie gemacht? Sie haben ihre Handykameras rausgenommen und haben auch noch gefilmt, was dort geschehen ist, statt dass sie ihre Hände zum Al-Abama hochheben und Allah subhanahu wa ta'ala um Schutz bitten. Aber sie haben ihren Herrn vergessen, so hat er sie ebenfalls vergessen. Wir haben sie ja, Allah sagte sinngemäß übersetzt, wir haben sie ja mit der Strafe ergriffen, aber weder unterwarfen sie sich ihrem Herrn, noch flehten sie demütig. Allah sagte subhanahu wa ta'ala in der folgenden Aya, wodurch du lernst, dass dieses Ereignis ein immer wiederkehrendes Ereignis ist und nichts ist, was ausnahmsweise passiert ist. Sondern das ist eine Regel, das passiert immer wieder. Diejenigen, die ungläubig sind, wird immer wieder ein Verhängnis treffen, eine Katastrophe, ein Verhängnis, eine Musiba treffen für das, was sie getan haben. Oder es wird in der Nähe ihrer Wohnstätten geschehen, bis der Befehl Allahs kommt, wahrlich Allah bricht sein Wort nicht, wahrlich Allah subhanahu wa ta'ala bricht sein Versprechen nicht. Diese Katastrophen, die geschehen, gehören zu den gewaltigsten Zeichen zur Allgewalt Allah subhanahu wa ta'ala. In einem einzigen Augenblick, was er alles zerstören kann und wie viele Menschen draufgehen, Tausende, und wie viele Tiere sterben. Wie sieht es dann aus, liebe Brüder, liebe Schwestern, mit dem, was Allah im Koran über das Volk von Ad gesagt hat? So wurden sie durch einen heftigen, wehenden, eiskalten Wind vernichtet, den er entscheidende 7 Nächte und 8 Tage fortgesetzt gegen sie einsetzte. Da hättest du in ihnen die Leute auf dem Boden niedergestreckt sehen können, als wären sie Stämme hohler Palmen. Siehst du denn etwas von ihnen übrig geblieben? Siehst du denn etwas von ihnen übrig geblieben? Auf den Philippinen sehen wir viele Menschen übrig geblieben. Also war das nichts im Vergleich zu dem, wozu Allah, der Al-Abama und Barmherzige, imstande ist. Stell dir vor, das ist es, was passiert ist. Und damals in Japan, sagt man, 2 Minuten lang hat die Erde dort gebebt. 2 Minuten. Allah sagt im Koran über den Tag der Auferstehung, وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. Und wenn die Meere gesprengt werden, nicht ein Teil eines Ozeans, sondern die Meere allesamt gesprengt werden. Und das trotz der gesamten Warnmeldesysteme, die sie behaupten, dass sie besitzen und das könnte ihnen helfen, all das hilft nicht. Was Wirklichkeit hilft, ist der Glaube und die rechtschaffene Tat. Was in Wirklichkeit hilft, ist der Glaube und die rechtschaffene Tat. Denn egal wie du dich vorbereitest, so sagt Allah Azza wa Jal, glauben denn diejenigen, die böse Ränke schmieden, sicher davor zu sein, dass Allah mit ihnen die Erde versinken lässt? Oder dass die Strafe über sie kommt, von wo sie nicht merken? Allah Azza wa Jal weiß, woran du denkst. Und er weiß, woran du gerade nicht denkst. Und zu guter Letzt sollte jemand fragen, wieso trifft es dann ausgerechnet diese Menschen, obwohl der Unglaube sich auf der Erde überall verbreitet hat? Die Antwort lautet, lieber Bruder, normalerweise müsste man fragen, wieso trifft es eigentlich nur diese Menschen? Und das ist eine Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, damit die anderen sich ermahnen lassen. Liebe Geschwister, all das, was wir gesagt haben, ist natürlich nicht gemeint, dass man sich zurücklehnt und sagt, das hat sie getroffen, das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Nein, das ist nicht damit gemeint. Das ist für dich eine Prüfung. Das ist für dich eine Prüfung, ob du das so erkennst, wie du es erkennen sollst und ob du hilfst oder nicht hilfst. Denn es gibt unter diesen Menschen zweifellos Menschen, denen du ein Anrecht auf dich haben, mindestens das Anrecht des Islams. Es gibt unter ihnen mit Sicherheit Muslime, die ebenfalls getroffen sind. Deswegen, wenn es dir die Möglichkeit gibt, für dich, und das gibt es Alhamdulillah heutzutage, kann man sehr einfach sogar über das Internet spenden, dann ist das eine Sache, die du auf jeden Fall machen sollst und gehört zu den guten Taten, die du in deiner Waagschale am Tag der Auferstehung vorfinden wirst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Nabi Muhammad.